Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. You're just about to wake up. Wir sind gerade aufgewacht. Are you awake? Seid ihr wach? I hope so. Ich hoffe es. So the first thing that Jesus said is you have to come unto him. Also das erste, was Jesus gesagt hatte, war, dass wir zu ihm kommen müssen. If you're trying to find rest outside of Jesus, you're going to be in trouble. Also wenn ihr versucht, Ruhe außerhalb von Jesus zu finden, werdet ihr Probleme haben. We try to find rest in so many ways, but we don't find it in Jesus. Wir versuchen auf so viele verschiedene Arten Ruhe zu finden, aber wir finden sie nicht. That makes us tired. Das macht uns müde. But look what Jesus is after this. Aber schaut, was Jesus anschließend sagt. He says, take my yoke upon me. Nehmt auf euch mein Joch. This is something that sounds very strange for us and is hard to understand. Das ist etwas, was für uns sehr komisch klingt und schwer verständlich ist. And here is why. Und zwar darum. He was not speaking to people like you. Jesus hat nicht zu Menschen wie uns gesprochen. He was actually talking to a Jewish community that were farming people. Er hatte zu einer jüdischen Gemeinschaft gesprochen, die Bauern waren. So for them it all made sense. Also für sie ergab alles einen Sinn. Why did it make sense to them? Warum hat es für sie einen Sinn ergeben? Because they understood exactly what Jesus tried to express. Weil sie genau verstanden hatten, was Jesus ihnen zu erklären versuchte. They did not plow the fields with tractors. Sie hatten die Felder nicht mit Traktoren bearbeitet. They plowed the field with oxen. Sie pflügten die Felder mit Ochsen. They always put two oxen together with a yoke which was put across their neck. Und sie spannten immer zwei Ochsen in ein Joch, das über ihren Nacken gelegt wurde. How did these farmers do this? Wie hatten das die Farmer gemacht? Well, they took one oxen that was an old, experienced, wise ox. Sie hatten einen alten, erfahrenen, weisen Ochsen genommen. That was steadily plowing along the field because he's done that for years. Der ständig die Felder pflügte und es bereits seit Jahren gemacht hatte. And they put the other side of the yoke on a young ox. Die andere Seite des Jochs legten sie um einen jungen Ochsen. Why did they do that? Warum hatten sie das so gemacht? Because the young ox had yet to learn how to plow the field properly. Weil der junge Ochse noch nicht gelernt hatte, wie das Feld ordentlich zu pflügen ist. And he could only learn it as he was under the yoke of the older ox. Und er konnte es nur lernen, indem er unter dem Joch des älteren Ochsen war. So as the young ox used his energy and tried to run ahead. Sobald der junge Ochse aber versuchte, mit seiner ganzen Kraft und Energie loszurennen, this yoke was causing a lot of irritation and pain upon his neck. Verursachte dieses Joch sehr viele Irritationen und Schmerzen um seinen Nacken. It could even wound him. Es konnte ihn sogar verletzen. So what happened? Was geschah dann? He had to learn to walk steadily in pace with the older, experienced ox. Er hatte es zu lernen, genau im Schritt mit dem älteren, erfahrenen Ochsen zu gehen. The quicker he learned that, the more comfortable and peaceful his life was. Je schneller er das lernte, desto angenehmer und friedlicher war sein Leben. So what can we learn from this? Und was können wir daraus lernen? We can learn. Wir können lernen. As you are under the yoke of Jesus Christ. Dass wir nur in die Ruhe kommen können, as you don't run ahead and run around your own ways, wenn wir mit Jesus unter einem Joch sind und nicht einfach auf und davon rennen. As you actually walk in pace with Jesus, und unsere eigenen Wege gehen, sondern immer Schritt mit Jesus bleiben. That's when you come into rest. Dann kommen wir in die Ruhe. So what happens? Was geschieht dann? We don't take the yoke of Jesus upon our shoulders. Wir nehmen das Joch von Jesus nicht auf unsere Schultern. You know, the Bible says, don't be yoked together unequally with unbelievers. Die Bibel sagt, lasst euch nicht mit Ungläubigen unter ein Joch einspannen. So what do we do? Aber was machen wir? We take the yoke of the world. Wir nehmen das Joch der Welt an. That means we walk the pace of the world and we walk the way the world is teaching us to walk. Das bedeutet, dass wir das Tempo der Welt gehen und wir auf ihre Art und Weise gehen, wie uns die Welt lehrt. No wonder we don't come into rest. Kein Wunder, dass wir keine Ruhe finden. We live life the way the world teaches us. We do things the way the world teaches us. Wir leben das Leben, das uns die Welt lehrt. Wir machen Dinge, die uns die Welt lehrt. We handle our finances the way the world teaches us. Wir machen unsere Finanzen auf die Art und Weise der Welt. We do business the way the world teaches us. Wir machen Geschäfte, wie uns die Welt lehrt. We live by the culture of our own country instead of living by the culture of the kingdom of Jesus. Wir leben nach der Kultur unseres eigenen Landes anstatt nach der Kultur des Königreiches von Jesus. Constantly live in stress instead of rest. Wir leben also konstant im Stress als anstatt in der Ruhe. I want you to understand something. Ich möchte, dass ihr Folgendes versteht. I am president of Brazilian Kids Care. Ich bin der Präsident von Brazilian Kids Care. President of the School of the Prophetic and Supernatural. Ich bin der Präsident der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. The owner of RH Publication and Publishing House, which publishes my books. Ich bin der Eigentümer von RH Publications, dem Verlag, der meine Bücher herausgibt. I'm the owner of RH Media. Und ich bin der Eigentümer von RH Media. So, there are two big associations and two companies. Es sind also zwei große Gesellschaften und zwei Firmen, all I am responsible for. Für die ich verantwortlich bin. You know what I've always told my team? Wisst ihr, was ich immer zu meinen Teams sage? Don't do it the way the world does it. Wir machen es nicht so wie die Welt. I don't run our associations the way the world runs associations. Ich leite unsere Gesellschaften nicht so wie die Welt. I don't run our business the way the world runs businesses. Ich führe auch die Geschäfte nicht so, wie die Welt es macht. I do everything under the yoke of Jesus. Ich mache alles unter dem Joch von Jesus. So, I'm at rest. So bin ich in der Ruhe. No matter what we need, I will be at rest. Egal was wir brauchen, ich bin in der Ruhe. So when Jesus says, take my yoke upon me. Also wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Here's what he's telling you in simple words. Sagt er euch in einfachen Worten. He will not walk your pace, you have to learn to walk his pace. Dass er sich nicht eurem Schritt anpasst, sondern ihr müsst lernen, mit ihm Schritt zu halten. He's not going to go into your direction, you have to walk into his direction. Er wird nicht in eure Richtung gehen, ihr müsst in seine Richtung gehen. Don't live in the surrender to his yoke, you will always be stressed and never rest. Also wenn ihr nicht in Hingabe zu seinem Joch lebt, werdet ihr immer gestresst und niemals in der Ruhe sein. So learn to live in the yoke of Jesus. Also lernt unter dem Joch Jesu zu leben. We'll talk more next time. Das nächste Mal geht's weiter.